In dieser aufgeheizten Atmosphäre treffen einander Ende April 1986 drei ältere Herren, Jahrgang 1919, bei einem Heurigen. Ihre Mütter waren befreundet gewesen, die Väter zeitweise auch. Sie selbst hatten als Kinder miteinander gespielt. Einige Zeit plaudern die drei N60er bemüht über unverfängliche Dinge wie Wetter, Fußball, Familie, Urlaubspläne, zeigen Familienbilder und erzählen Witze, doch schließlich lässt sich die Politik nicht mehr ausklammern. Ehrlich gesagt finde ich es nicht richtig, dass man unsere Generation jetzt mit Dreck bewirft und als Verbrecher abstempelt, sagt Gernot. Schließlich haben wir unsere Jugend geopfert, die schönsten Jahre unseres Lebens, und genauso wie der Dr. Waldheim, der an sich nicht mein Kandidat ist, unsere Pflicht erfüllt. Robert hatte sich vorgenommen, auf solche Bemerkungen nicht zu reagieren, aber jetzt sagt er doch, aha, die Pflicht erfüllt. Und für wen? Gernot. Für Europa natürlich, sonst stünden die Sowjets heute am Rhein. Ja, ich weiß, bist damals auf der anderen Seite gestanden und warst sicher überzeugt, das Richtige zu tun. Du warst ja noch sehr jung, aber heute siehst du ja, wie ich höre, vieles anders. Ich schon, sagte Robert, ich habe aus der Geschichte gelernt. Aber du und deine Haberer nicht, ihr seid nicht lernfähig. Für Europa habt ihr gekämpft, wie du über England abgeschossen worden bist. War dein geliebter Führer mit dem Stalin verbündet. Jetzt waren sie Polen teilt und der Hitler hat dem Stalin das Baltikum, Finnland und Bessarabien geschenkt. Und wenn der Idiot nicht die Russen angegriffen hätte, wären die nie bis Thüringen gekommen. Franz, der Letzte, versucht zu vermitteln. Schimpft's nicht, sagt er und bestellt noch eine Runde und dann ernster werden. Schau, Bertel, du weißt, ich war nie ein Nazi. Ich war dabei, wie wir jungen Katholiken beim erzbischöflichen Ballet gerufen haben, wir wollen unseren Bischof sehen, und habe eine Nacht bei der Gestapo verbracht und habe Schiss gehabt. Und dann habe ich an die Front müssen und habe auch Schiss gehabt. Und dann war ich in russischer Gefangenschaft und habe mich wieder gefürchtet. Glaubst du, ich wäre nicht lieber daheim gewesen? Aber kein Mensch hat mich gefragt und die anderen auch nicht. Und dafür stellt man uns jetzt als Verbrecher hin? Kein Mensch stellt die ganze Kriegsgeneration als Verbrecher hin. Es geht um den Waldheim. Der war auch kein Verbrecher, wirft Franz ein. Aber ein Lügner, sagt Robert und zündet sich eine Zigarette an. Franz kommt auch in Rage. Aber wir lassen nicht zu, dass alle Österreicher als Nazi denunziert werden. Wir haben als Erste gegen Hitler gekämpft und unser Heldenkanzler Teufuss hat sein Leben geopfert. Der war selber ein Faschist, der war der Hampelmann vom Duce. Aber die Vergangenheit muss einmal aufgearbeitet werden und die Österreicher waren ihm nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Ach so, nur unsere waren die Täter, fährt Gernot dazwischen. Und wer hat Dresden? Das Volk von Flüchtlingen war ohne militärische Notwendigkeit zerstört, wird unsere Frauen vergewaltigt, wird Millionen Deutsche aus der Heimat vertrieben, so grausam, dass Zehntausende auf der Flucht ums Leben gekommen sind. Robert schüttelt den Kopf. Kann man das aufrechnen? Ist schon einmal ein Mörder freigesprochen worden, weil andere auch gemordet haben? Aber von mir aus wird's halt den Waldheim, ist eh schon wurscht. Ich wähle im ersten Wahlgang den Skrinzi, im zweiten den Waldheim. Und früher habe ich noch den Körner, den Schärf und den Kirchschläger gewählt, aber jetzt, wo die Roten alle Frontkämpfer... Herr Ober, zahlen, ruft Robert. Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr.